Hallo. Hallo. Guten Abend. Was könnt ihr uns sagen zum Thema Saufen? Sind Polen größte und Russen größte Säufer in Europa oder in der Welt? Nee. Weil ich habe den Eindruck, dass eigentlich Deutsche auch nicht so schlecht sind. Die machen das vielleicht ein bisschen anders, aber die sind auch ziemlich gut. Europameister im nächsten Jahr. Que sera, sera. So viel zum Thema von Daniel. Daniela. Und was sagt uns Sascha, der bekannte Glatze? Bekannte Glatze? Sei ruhig und erzähl mal. Sag irgendwas. Ich esse gerade. Sascha, was nicht das konsumiere. Und sonst, was kannst du uns sonst sagen zum Thema Saufen in Europa? Hat er gerade auf Polnisch gesagt, ich esse gerade? Ja, genau, das habe ich gerade jetzt gesagt. Woher soll ich das wissen? Bin ich Pole? Weiß ich nicht. Aber, du hast genau, nicht aber das ist eine ganz interessante Frage. Bist du Pole? Du Dybowski. Du heißt auch Dybowski. Also Dybowski. Damals war Krieg. Wir waren in ganz Europa Nummer 1. Und auch alles ich bin gut. Deutscher. Also doch. Okay. Und was sagst du uns zum Thema Saufen? Ich wollte gerade sagen, die Frage war... Okay, das haben wir. Das haben wir schon. Europameister im nächsten Klappe halten. Und, ja. Also ich sage es... Ich würde jetzt mal sagen, die Polen und die Russen sind uns, glaube ich, was das Saufen an sich angeht, ein bisschen überlegen. 10 nackte Friseusen. Zeig doch mal die Haare. Jetzt wollte ich mal ein bisschen seriös wirken. Dann habe ich alles kaputt gemacht. Wieder geht schon weiter hier. Hey! Oh Mann! Musst du rausschneiden jetzt. Also so dumme Leute findet man nicht an jeder Ecke. Ne? Europameister im nächsten Jahr. Gigi, was denn? Was kannst du mir sagen zum Thema Saufen in Europa und in Deutschland speziell? Sind Polen und Russen größte Säufer in Europa oder in der Welt? Polen haben wir hier, Russen haben wir hier. So, möchte gern Deutsche haben wir auch hier, abstammend aus Polen. Der Herr Dybowski, hier Frankfurt-Fan. Ja, das ist schon ein bisschen verdächtig. So, das ist alles ganz scheiße, ist das so, kann ich dir nur sagen. Und der brüllt immer ganz laut, also das kann ich gar nicht ab. Also ich ziehe aus hier, ich wandere wieder aus. Europameister im nächsten Jahr. Ja, dieses Jahr. Oh. Entschuldigung, ihr beide, seid ihr Deutsche? Nee, Polska. Ja, schon wieder so hier. Kurva. Guten Morgen. Komm her. Momentchen, ich bin jetzt beschäftigt. Hallo. Guten Abend. Was kannst du uns sagen zum Thema Saufen in Deutschland und in Europa? Und was denkst du auch, dass das Klappe halten, ja? Bist du auch dieser Meinung, dass Russen und Polen größte Säufer in Europa sind? Kann sein. Okay, da habe ich ihn dafür. Oder ist so? Dafür kennt er sich vielleicht die Texte. Ist das alles, was du zu sagen hast? Ja, fragen Sie bitte mal Jörg, was er dazu sagen kann. Okay, wir gehen jetzt zu Jörg. Hi. Hi. Also die Frage hast du schon gehört. Nein. Okay, also nochmal. Polen und Russen sind das größte Säufer in Europa. Wo bleiben Lire? Ich bin dein Grieche. Wo bleiben Lire? Nein. Die größten Säufer sind die Deutschen. Das meinst du aber jetzt nicht ernst. Und die Frage war eigentlich ziemlich ernst. Weil eigentlich werden Osteuropäer immer so als Trinker gesehen. Aber das, was ich hier erfahre... Nein, du musst das sehen anders. Die Russen und die Polen, die trinken für uns vor. Wir überholen sie und dann machen sie neuen Wodka und neuen Bier für uns. Polska bestes Bier in Deutschland. Ich verstehe das alles nicht. Ich glaube, ich bin zu doof. Nein, du sei nicht doof. Du musst nur langsam denken und dann verstehen. Dankeschön. Sì, signore, sì, signore. Sitze Platz. Eine Frage, ich habe an Sie eine Frage. Sì, sì, welche? Polen und Russen. Ja. Yeah. Größte Trinker in Europa. Deutschland. Ja, bene, Mann. Ich liebe deutsche Lande. Ja, deshalb wohnen Sie hier. Aber sagen Sie, warum? Ich liebe deutsche Frau. Ich liebe deutsche Mann. Ich liebe Deutschland. Da, da, da, da, da, da. Wo hast du das her? Beim Integrationstest gelernt? Arschlecken, du Penner. Arschlecken 350. Ey, so viel krieg ich dafür. Komm her, zeig mir ohne Spuck. Ey, ich weiß nicht, wer das reingesetzt hat mit dem Integrationstest. Ich glaube, Christoph, das war so geil. Dieser Typ, der quatscht.